herzlich willkommen zum Uncast Episode 775, die Gemdroid Show. Tja, was damit auf sich hat, das werde ich euch später erklären. Gab ja die Android Show vor der Google I.O. jetzt noch. Na, morgen ist ja die Google I.O. und ja, vorher gab es schon ein paar Tage vorher die Android-Ankündigung für Android 16 und so weiter. Und naja, da komme ich dann eben später noch dazu. Okay, wir steigen gleich mal ein in die Ankündigung für die internationalen Märkte von dem Nubia Z70 S Ultra. Genau. Oder was heißt die Ankündigung? Im Prinzip ist es schon verfügbar, also zumindest theoretisch. Jetzt ist es eben global verfügbar. Gab ja lange Zeit ein Fragezeichen, ob das Nubia kommt, aber zumindest in dieser Z70S Ultra-Version kommt es jetzt tatsächlich, müsste schon verfügbar sein, wenn man denn einen Händler findet, der das im Sortiment hat. Ganz genau, das ist leider immer ein größer werdendes Problem. Aber okay, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das ist halt mal so, kann man nichts machen. Spannender sind da schon die Preise. Das soll für 769 Euro auf den Markt kommen für die Version 12 GB RAM, 256 GB Storage. Wer mehr haben möchte, sehr zu empfehlen, 16 GB RAM und 512 GB Storage, der muss dafür 869 Euro hinlegen. Und dafür ist es erstmal schon, also vom Preis her ist es schon mal recht gut. Wenn die anderen Ausstattungsmerkmale natürlich ausstimmen. Und das kann man zumindest von der Kamera durchaus behaupten. Das ist ein 50 Megapixel NeoMaster Kameramodul. Ja, mit 35 mm Brennweite, optischer Image-Stabilisierung, gepaart mit einer 64 Megapixel Telefotokameralinse, richtig, 64 Megapixel Telefotokameralinse mit 70 mm Brennweite, ebenfalls optische Image-Stabilisierung und auch eine 50 Megapixel Ultraweitwinkel- und Makrokamera. Auch hier finde ich, ist die Pixelrate relativ gut, wenn man das mit der Konkurrenz vergleicht, gerade bei den Weitwinkelkameras. Also scheint sehr solide zu sein von den verbauten Kameramodulen. Und ich denke, das dürfte ausreichend sein. 16 Megapixel Front-Facing-Kamera unterm Display, ja. Gut, dürfte auch ausreichend sein für Videochat und so weiter. 6,85 Zoll Display OLED mit einer Auflösung von 1216x2688 Bildpunkte Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und natürlich ein Snapdragon 8 Elite Chipsatz und eine 6600 mAh Stunde Batterie mit 80 Watt Wired Charging. Das hört sich alles sehr gut an. Soll auf dem Markt schon verfügbar sein. Übrigens das Nubia Pad Pro, das ebenfalls angekündigt wurde, das kommt erst am 12. Juni. Da muss man allerdings noch auf die Preise etwas länger warten. Also, hört sich doch alles schon mal ziemlich gut an. Scheint ein sehr performantes Gerät zu sein. Und ich denke, das dürfte spannend sein. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob irgendwas über Software gesagt wird, die Softwareunterstützung. Das ist natürlich bei Nubia auch immer ein Problem gewesen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, da wird wieder nichts Konkretes gesagt. Und das ist natürlich dann immer wieder schade. Ich gucke noch mal kurz hier durch. Okay, nee, da ist nichts zu finden. Schade eigentlich. Nein. da ist nichts zu finden, schade. Also weiß man nicht. Und das ist natürlich schon ein klein wenig ernüchternd, muss ich sagen, dass da eben nichts Konkretes gesagt wird. Da muss man schon froh sein, dann wenn 2 Jahre hier Sicherheitsupdates kommen. Das ist natürlich schon schade. Ansonsten top Gerät, aber ich hoffe, dass da ein genauerer Review kommt, bei dem eben noch festgestellt wird, wie da der Support, der Software-Support ist. Und der GSM Arena kann man da mal die Augen offen halten. Hoffentlich kommt da was. Das OnePlus Pad 2 Pro, das debütiert auch jetzt mit dem Snapdragon 8 Elite und einem 3,4K-Display. Ich habe ja schon einiges davon gesagt, deswegen leiere ich jetzt nicht nochmal die ganzen technischen Daten runter, aber nur so viel, ein Tablet mit Snapdragon 8 Elite-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB UFS 4.0 Storage, was will man mehr? Also es dürfte eins der performantesten Tablets überhaupt sein auf dem Markt. Immer noch wissen wir allerdings nicht die genauen Preise. Es ist zwar jetzt offiziell in China, ja, also keine Ahnung, was das dann bei uns kommt oder ob das überhaupt bei uns auf den Markt kommt, aber die größte Version jedenfalls kostet umgerechnet $554. Wenn man das realistisch umrechnet in Euro, müsste das dann auf so 699 etwa kommen, mit etwas Glück. Was für so ein Tablet absolut Top-Preis wäre und ja, das wäre natürlich schön. Realme macht auch ein bisschen neugierig mit Details über das kommende GT7 bzw. die ganze GT7-Serie. Auf Android habe ich einiges gelesen darüber. Das GT7 soll kommen mit einem MediaTek Dimensity 9400E. Chipsatz. Das E steht hier für, nicht extended, sondern eben eher für sparsam, ja. Das heißt, hier ist es ein etwas, gezähmter 9400, eine kleine abgespeckte Version, sagen wir mal so, wie bei dem Snapdragon 8S, ja, weiß man, also das S heißt, ne, kastriert und hier ist es eben auch das E kastriert. Ne? Keine Ahnung, was die da immer für Bezeichnungen dran setzen, die eigentlich noch implizieren, dass es besser ist als der andere Prozessor. Ne? Aber so ist es dann eben nicht. Trotzdem, schnell genug ist das Teil auf jeden Fall. AnTuTu Benchmarks 2,25 Millionen Punkte. Was will man mehr? GT7 dürfte also sehr interessant sein für Leute, die nicht ganz so viel Kohle ausgeben wollen, aber trotzdem ein schnelles Gerät haben wollen. 7000 mAh Akku, erstaunlich viel. 120 Watt Fast Charging, auch das erstaunlich viel. Und wann der Start genau ist, in Paris am 27. Mai soll es soweit sein. Da wird zumindest der Start verkündet, ja. Bis dorthin muss man noch warten auf die letzten technischen Daten. Interessant aber schon mal, dass Realme das Gerät in Paris debütieren lässt am 27. Mai. Und das heißt, das wird also sehr wahrscheinlich eben auch global verfügbar sein. Das ist doch schon mal was. So, ich komme jetzt endlich zur Google I.O. Android Show. Die wurde ausgelagert. Da gab es schon im Vorfeld ein paar Diskussionen darüber. Ist das gut? Was hat das zu bedeuten? Auch ich habe gesagt, okay, also Google I.O. ohne Android ist, brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Ne? Das hat sich irgendwie noch bestätigt, als dann hier in dieser Android-Show selbst dort, also ein Großteil sich um Gemini gehandelt hat. Also eins muss man definitiv sagen, ich habe es auch wieder in Kommentaren und so weiter gelesen, auf Heise beispielsweise, ja, wenn es um das Thema geht. Immer diese Abwehrhaltung gegenüber KI, gegenüber Gemini. Ich sag's mal so. Google setzt wie jede andere Firma momentan voll auf die AI. und alles wird geminisiert, auch Android. Und zwar in einem viel, viel stärkeren Maße. Das ist nicht mehr nur der Gemini Assistant, den man da dann wegmachen kann oder so, sondern das wird tief im System, wird Gemini integriert sein für alle möglichen Aufgaben, die eben dort anliegen. Auch für Analyse von Bildern etc. und so weiter und so weiter. Also es wird sehr, sehr stark verbaut sein. Das hat hier diese Android-Show klar gemacht. Denn Gemini wird auf Wear OS kommen, die werden auf Android Auto kommen, auf die GR oder XR Headsets, überall, sogar auf TV-Geräte, jawohl, sofern es die Firmen unterstützen. Bei älteren Geräten wird es vielleicht nicht der Fall sein, bei neueren Geräten ja. Google TV alias Android TV wird ebenfalls Gemini bekommen und wird die bisherige den bisherigen Assistant in diesen Geräten ersetzen. Also das heißt, selbst die Sprachsuche nach Filmen auf dem TV wird von Gemini geregelt werden. Das ist eben nun mal die Zukunft, die Google sich hier überlegt hat, und die meinen es ernst, die gehen all in jetzt mit diesem Ganzen, und es verwundert mich nicht, denn jede Firma macht es irgendwo. Bei einigen klappt es momentan nicht ganz so gut, weshalb jetzt sogar schon intern die Manager warnen davor, dass das Firmen Kopf und Kragen kosten könnte, wenn sie jetzt nicht die AI-Sachen gebacken bekommen. Ja, denn so viel man Negatives in den Kommentaren beispielsweise liest über solche KI und so viele negative Sachen, jeder denkt, der Himmel fällt uns auf den Kopf und die Medien warnen und machen und hin und her. Aber wisst ihr, wenn dann die Leute das mal benutzt haben, dann finden die das teilweise auch ganz gut. Ja. Und deswegen verlangt offenbar der Markt auch danach. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob wie das jetzt direkt bei den Endkunden genutzt wird. Da fehlen mir einfach die Studien dazu. Aber ich sehe, dass es auf jeden Fall weniger Berührungsängste in der Welt der normalen Benutzer gibt, als vielleicht hier bei den technikaffinen Nutzern. Ja? Das war ja auch schon vorher so, ich sage nur Google Cloud, wie sehr sich da Medien und Tech-Enthusiasten dagegen gesträubt haben. Google übernimmt euer Leben und stoppt die Cloud, und das, ja, Cloud ist nur, man benutzt die Computer von jemand anderem. Ja, gut, das ist nämlich genau der Punkt. Das spart meistens Geld, Strom, zumindest einem selbst, ja, und man braucht auch keine neue Hardware dafür. Man kann Sachen machen, die der eigene Computer eben nicht hinkriegt. Zumindest nicht, wenn man keine Mördermaschine haben möchte in guter Qualität. Und damit ist es dann eben oft getan. Und es löst eben auch zum Beispiel Probleme wie, okay, ich habe 10 Geräte, oder übertreibt man nicht, ne? Ich habe 5 Geräte, okay, ich habe mehr als 10 Geräte, aber normaler Mensch, sagen wir, hat 2, 3 Geräte. Das Problem ist, der Desktop-Computer steht daheim. Und unterwegs möchte man dann an Informationen kommen, die man zum Beispiel in einer Datei auf dem Computer hat. Ja, klar, die Superprofis, die können sich dann selbst ein Netzwerk einrichten. Bitte, liebe Laien, macht das nicht. Das werdet ihr sehr bereuen, denn wenn ihr denkt, die Google Cloud ist unsicher, wenn ihr selbst so ein System aufsetzt und ihr kennt euch damit nicht genug aus, und das kennen die wenigsten, sorry, dass ich das so sage, ja, dann wird es eine Katastrophe für euch werden. Eine Katastrophe, mal ganz davon abgesehen, dass ein Router in unseren Gefilden hier, selbst mit einem High-End-Tarif, ja, 1 Gigabit, ja, wow, 1 Gigabit, Gerät super, ja, Verbindung, Wahnsinn, was will man mehr? Tja, aber Upload-Geschwindigkeit ist 56 Megabit bei diesem Tarif. Megabit, ja, nix Gigabit, Megabit. Und wenn ihr dann größere Dateien überträgt, dann nützt euch nichts, dass ihr daheim einen 1 Gigabyte-Anschluss habt, denn wenn ihr Daten von eurem Computer auf euer Handy überträgt, dann ja, geht das eben mit 57 Megabit. Willkommen in der Steinzeit, Leute. Also, das ist nix. Und genau das sind eben solche Sachen, wo eben nicht bedacht werden. Was ist Gemini? Alles, was man will. Stell Fragen, unterhalte dich. Leute, es wird der Zeitpunkt kommen, dann wird es so wie tatsächlich in den Google Commercials sein. Leute, die halt, was weiß ich, gerade total gelangweilt sind, ja, die schalten Gemini live ein, lassen das im Hintergrund mitlaufen, einfach so und reden dann mal mit dem Ding, ja, und was weiß ich, machen ein paar Witze oder sonst irgendwas. Und ihr glaubt nicht, wenn man zumindest mal in Englisch, ja, wenn ihr da eine Konversation macht mit Gemini, die ist richtig okay, ja. Ihr habt das ja auch letzte Woche in dem Notebook LM gehört, in diesem Beitrag, den ich da gemacht habe, beziehungsweise den ich eben nicht gemacht habe, den die KI gemacht hat von Google. und der war sehr gut. Ehrlich gesagt, ich hab's schon erwähnt, ja. Da habe ich das Gefühl, da hat es besser gemacht als ich. Okay, tja, das ist die Realität. Sorry, ich habe keine Ängste damit. Wenn etwas gut ist, dann habe ich keine Angst damit davor, dass es jetzt nicht vom Menschen gemacht ist. Im Gegenteil, das bestärkt mich eigentlich, dass die Menschen allgemein nicht so effektiv sind, wie sie vielleicht sein könnten. Sorry. Und wenn es dann heißt, ja, das sind halt keine Roboter. Ja, genau das ist das Problem. In vielen Bereichen. Sie sind keine Roboter. Okay, trotzdem, zurück zu Android 16. Alles wird geminisiert. Und trotz allem hat mich das ein bisschen gestört, dass bei der Android-Show über die Hälfte davon nur um Gemini ging. Okay, das beiseite, gab es aber dennoch ein paar interessante Sachen, beispielsweise das Interface. Auch da habe ich ja gesagt, okay, das Interface ist interessant, mal sehen, wie das wird. Und das, was ich gesehen habe, das Material Free Expressive, nennt sich das, ja. Material Free Expressive ist fantastisch, will ich und werde ich wahrscheinlich so schnell nicht bekommen. Warum Android 16 startet ohne dieses Material Free Expressive erstmal? Und das ist wirklich schlimm. Damit haben die quasi das neue Design bereits auf die zweite Reihe verwiesen. Also wenn jetzt ein neues System kommt, Android 16, und da ist das nicht mit dabei, was denkt ihr, wie viele Firmen dann dieses neue Design, wenn das dann irgendwann nebenbei dann in die Beta kommt und tatsächlich aus der Beta rauskommt, wie viel die dann das nehmen. Also ich glaube, da braucht man sich kaum zu freuen drüber. Also wenn ihr kein Pixel-Gerät habt, braucht ihr euch jetzt erstmal nicht so drauf zu freuen auf dieses Material 3 Expressive, weil das sind die Chancen sehr gering. Allein schon deswegen, weil die Firmen ja sowieso ihre eigenen UIs mittlerweile kreieren. Es gibt kaum noch welche mit Stock-UI. Wenn, dann zum Beispiel das, wie mein Sony hier, das Sony Xperia One. Und da könnte es natürlich sein, okay, das könnte drauf kommen, aber ich habe da keine große Hoffnung, dass wenn das ein Update ist, wo so nebenbei läuft, ja, also das neue Betriebssystem kommt und Material Free Expressive ist nicht dabei, dann wird das Sony nicht implementieren. Ich kann mir kaum eine Firma vorstellen, die das machen wird. Außer eben eure Pixelgeräte. Wie es dann bei Android 17 aussieht, okay, vielleicht, wenn das dann bis dorthin aus der Beta raus ist und fester Bestandteil ist, dann kommt vielleicht das Android 17 mit Material 3 Expressive, wer weiß. Aber für mich ist das alles schon ziemlich komisch, muss ich sagen. Sehr, sehr komisch. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Es fühlt sich fast so an, als ob das Android 16 das, was ich befürchtet habe, etwas ist, was so ein Zwischenschritt zu Android 17 eben ist, aber eigentlich hätten die das schon sparen können, ja. Hab ich so das Gefühl. Okay. Wie auch immer, es Es bleibt ja nichts anderes übrig, als zu warten, hoffen, dass ein paar Firmen das dann noch nehmen, dieses Design irgendwie verwursteln, sodass dass die Menschen auch davon was haben. Es macht für mich allerdings auch wieder klar, dass Google immer weniger Interesse hat, sein Android für alle Systeme gleichberechtigt anzubieten. Es ist für mich eigentlich ein Hinweis darauf, dass hier Google mehr sagt, hier, wenn ihr unser Design haben wollt, wenn ihr unseren Kram haben wollt, dann kauft euch ein Pixel. Ansonsten ist uns das egal, ob ihr das bekommt oder nicht. Ja. Also es wird als Updates ja, zu Android 16 verfügbar sein. Ich hoffe ja, dass es heißt, dass das, ich meine, Android 16 ist ja noch nicht draußen. Ich hoffe, dass es schaffen, dass es dann doch noch, dass doch noch ein kleines Wunder geschieht und dass es beim Start von Android 16 verfügbar ist. Das war nicht ganz klar von der Ausdrucksweise her. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass es einige Newsmedien so oder so interpretieren. Ja. Aber es dürfte sehr, sehr schwierig sein, dass das Design überhaupt irgendwo hinkommt, wenn das nicht von vornherein mit Android 16 auf den Markt kommt. Ja, okay, Gemini habe ich jetzt schon gesagt, kommt überall hin, auch ins Auto, auf das Fernsehgerät und eben verstärkt noch viele Funktionen im Gerät selbst. Das wurde auch demonstriert und obwohl eben über Android 16 gesprochen wurde, war hier das eigentlich auch nur eine Gemini-Demo, was eben gezeigt wird, dass es eben noch weiter integriert ist. Und auch hier kam es dann wieder zu den Pixel-Geräten, die das natürlich noch wesentlich stärker integrieren, auch integrieren können. Ja. Also ich habe mich an manchen Stellen habe ich mich gefragt, das ist keine neue Frage, die auftaucht, ja, aber was ist eigentlich ein Android-Handy? Ich kann es nicht mehr beantworten, weil die Firmen, jede Firma hat seinen eigenen Android Favorite oder wie man das nennt, ja, ein Skin oder sonst irgendwas, aber das ist schon mehr als ein Skin, weil das ist nicht nur, das sieht jetzt anders aus, sondern auch die Funktionen sind anders, die Menüs sind anders, die Einstellungsmenüs sind anders, alles, komplett. Was übernommen wird an Funktionen von diesem neuen Android 16 Stock, das ist bei jeder Firma anders. Ja? Und ich frage mich wirklich, was ist denn noch ein Android-Handy? Eigentlich ist es nur ein Pixel-Handy. Das ist das, was Google sich vorstellt. Und das ist eigentlich dann das Einzige, was eben als richtiges Android-Handy bezeichnet werden kann. Vielleicht noch die Geräte, die eben mit Stock-Android kommen, aber die unterscheiden sich auch massiv von den Pixel-Geräten wiederum. Also auch bei den Pixel-Geräten ist die Frage, Moment mal, ist das ein Android-Gerät oder? Nee, es ist ein Pixel-Gerät. Es wird kompliziert. Wenn man zu stark darüber nachdenkt, wird es extrem kompliziert. Vielleicht lassen wir das dann auch. Bringt ja nichts. Aber es wird auch Kaufentscheidungen dann beeinflussen, denke ich. Was wollen die Leute haben? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was Google da macht und sich mit diesen Pixel-Geräten so arg abgrenzt. Ich finde, das, was Pixel ausmacht, müsste auch anderen Firmen zur Verfügung gestellt werden. Nicht kostenlos, ja, nicht kostenlos, aber ich meine, das wäre schon nicht schlecht. Macht Google natürlich jetzt offenbar nicht mehr. Früher war das ja klar, bei Nexus-Geräten hat man das ja gesehen, aber so wird das sein. RCS und damit Google Messages hat einen riesigen Aufwind bekommen, seit eben iOS auch ermöglicht, RCS-Nachrichten zu verschicken. Es sind jetzt über 1 Billion RCS-Messages verschickt worden. ja. Jeden Tag in den USA. Und hier kommt die Einschränkung, Achtung, Billion übersetzt, ne, von amerikanisch ist Milliarde. Also keine Billion, sondern eine Milliarde RCS-Messages. Ist schon nicht schlecht, ist trotzdem gut, kann man nichts sagen. Aber, tja, sind wir ehrlich, es gibt Messenger, die verschicken wesentlich mehr Nachrichten ja, als eine Milliarde pro Tag. Ja, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Gut, in den USA sicherlich nicht, weil dort ist eben der Platz hier ganz klar das iMessage und dadurch, dass jetzt eben RCS-Nachrichten verschickt werden können, hat sich das deutlich gesteigert. Im Prinzip ist es gut. Google Messages wird auch weiterhin sehr stark ausgebaut und mit neuen Funktionen versehen. Auch hier ist übrigens sehr viel Gemini integriert worden. Ja, genau. Und es scheint jetzt, muss man sagen, die erfolgreichste Messaging-App zu sein von Google. Allerdings stellen sich viele Fragen bei RCS, die so eben nicht beantwortet werden können, einfach. Gerade wenn man zum Beispiel international geht. Was bleibt denn da noch übrig von diesem RCS-Chat? Ehrlich gesagt, haben sich kaum welche Gedanken drüber gemacht. Ja, und ich glaube, das wird eine große Katastrophe. Ja. Nun, wie auch immer, vielleicht habe ich bald die Möglichkeit, es auszuprobieren. Dann werden wir sehen, dass es nicht funktioniert. Ist eigentlich so gut wie sicher, dass es nicht funktioniert. Außerhalb der EU. Ja, mal gucken. So, Ultra-Wideband-Support zum Rebranded Find Hub. Ja, genau. Also das, was vorher Find My Device ist, wird jetzt zu Find Hub Tracker App. Und dieses Ultra-Wideband soll angeschaltet werden später im Monat. Okay. Was das bedeutet, ob das jetzt endlich bedeutet, dass wir die Tracker-Tags auch mit diesem Find My Device Network richtig tracken können, so wie bei Apple-Systemen, die das von Anfang an richtig gemacht haben, wird sich zeigen. Dieser Mumpitz so von wegen nur in belebten Gebieten hat gezeigt, dass damit die Tags quasi wertlos werden. Also ich kann die Tags nur richtig mit dem iPad nutzen. Wo das dann auch richtig funktioniert. Das wäre natürlich schön, aber das ganze Design dieser App wurde auch richtig stark überarbeitet, ja, sodass die jetzt auch wesentlich besser zu benutzen ist. Und ich finde, das war auch notwendig, denn ja, es ist eine Sache, etwas tracken zu können, die andere Sache ist auch, das so hinzukriegen, dass die Leute auch verstehen, was das ist und dass man es auch ganz komfortabel benutzen kann, ohne dass man durch Reifen springen muss, wenn man nur mal kurz checken will, wo ist der Koffer? Ja, gerade. Vor allem am Flughafen. Ja, auch ein sogenanntes Tracker-Sharing mit Fluglinien soll geboten werden in diesem Find-Hub-Network. Ich kann nur erahnen, was für ein Problem das noch geben wird, aber egal, ich wage ja gar nicht daran zu denken, das mit deutschen Fluglinien überhaupt besprechen zu wollen. Ja, das ist ja. Ah, naja, vergessen was. So, dann gab es noch einen Hinweis drauf auf XR und die Verbindung mit Gemini AI natürlich. Und ja, man hat im Regal hinten auch nicht nur eine AR-Glasses gesehen, was übrigens der Android-Präsident Samir Samat aufgesetzt hat. Und das Internet danach gleich durchgedreht ist, weil der so cool ausgesehen hat damit. Cool. sondern es lag da hinten auch ein Virtual Reality Headset. Ah, guck mal an. Also vielleicht wird XR dann doch noch etwas größer werden. Ja, und vielleicht ist das noch das Interessante, was eben bei der I.O. auftauchen könnte, weil Android ist jetzt raus. Viel von Android wird jetzt eben bei der I.O. nicht mehr zu sehen sein, aber vielleicht XR. Das wird vielleicht ein spannendes Thema noch werden. Und ja, mal sehen. Gucken wir mal. Ich bin jedenfalls gespannt, was noch dann rauskommt bei der I.O. War jetzt die Ankündigung, was war jetzt mit der Android-Show? War das ein Erfolg? Also sie war auf jeden Fall mal cool gemacht. Nicht so langweilig wie die Google I.O., ja, sondern dort wurde was gezeigt, was präsentiert für Endnutzer auch, nicht nur für Entwickler. Und das fand ich sehr, sehr gut. Durch den hohen Anteil von Gemini, ja, es ist nun mal eben untrennbar jetzt miteinander verbunden. Android ist Gemini, Gemini ist Android und da müssen wir uns jetzt alle damit abfinden. Und ich denke, es ist auch klar, die Leute, wo jetzt noch sagen, ja, abschalten Gemini, ansonsten nutze ich das Android nicht mehr, dann kann ich nur sagen, dann ist Android nicht mehr das richtige Betriebssystem für euch, weil Google wird das nicht oder in die zweite Reihe stellen, weil das können die gar nicht. Die müssen das machen. Guckt euch an, wie viel Probleme Apple jetzt gerade hat. Es droht sogar, dass wenn Apple das jetzt nicht bald auf die Reihe kriegt mit dieser AI-Funktionalität, dass das dann sogar den Aktienkurs beeinflusst. Es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. Und Google hat schon von Anfang an gesagt, beziehungsweise was heißt von Anfang an, nachdem ChatGPT so extrem erfolgreich war, dann hat Google ja gesagt, hoppla, wir gehen jetzt all in. Und alles haben die jetzt ausgerichtet auf Gemini. Android wird es ohne Gemini nicht mehr geben. Das muss man ganz klar sagen. Dennoch hat es einen faden Beigeschmack, denn ich hätte mir mehr über Android 16 gewünscht, mehr über das Design und vor allem andere News, ja. Das Design kommt, bla bla bla, ne, mit Zusammenarbeit von zig Firmen auf eure Smartphones. Das wäre jetzt mal was gewesen. Aber so wie sich das anhört, ist das neue Design Material Free Expressive mit Android 16 eigentlich nur auf Pixelgeräten groß nutzbar oder groß erwähnbar. Ich hoffe, dass ich mich täusche. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen größer gehen. Aber wenn ich mal angucke, was auf den Geräten bis jetzt von Material U beispielsweise, und das ist schon ein paar Jährchen her, was bis jetzt dort implementiert wurde, dann kann ich nur sagen, da könnte man weinen. Also die meisten haben da überhaupt nichts groß davon integriert. Und wisst ihr, wenn jeder sein eigenes Süppchen kochen kann mit den Basiszutaten, tja, wo kriegt man denn die Originalsuppe her? Hm? Tja. Gut, also so viel zu Android 16. Im Juni kommt's raus. Natürlich kriegen die Pixel-Geräte das als erstes. Oder vielleicht auch Xiaomi. Mal sehen, mal gucken mal. Die sind ja sehr recht schnell. Nur das echte Android 16, tja, das wird's wohl auf Pixel geben. Zuerst nur, wer weiß. Aber noch was anderes war interessant. Android 16 zeigt, dass die jetzt Foldables ernster nehmen. Also Geräte mit größerem Display, auch Tablets sind damit gemeint. Und dennoch ist es so, dass offenbar die Funktion also diese Desktop-Funktion, vor einigen Wochen berichtet habe, dass das in Android 16 integriert wird, auch hier wohl offenbar nur als Beta mit drin ist und offiziell erst dann wohl doch erst mit Android 17 integriert ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Also wie lange hat Google jetzt schon rumgemacht? Ich glaube, ab Android 12 war das schon so, dass es da einen Desktop-Modus versteckt in den Entwickler-Einstellungen gab. Also nach all der Zeit müssen die doch jetzt endlich mal ihren Hintern rumkriegen und diesen Desktop-Modus veröffentlichen. Vor was haben die eigentlich Angst? dass sie sich ein Chromebook kaputt machen damit? Ja, sorry, der ist eh schon nicht mehr up to date. Also Chromebook? Hä? Nix mehr. Also sorry, nein. Da muss man doch mal ein bisschen Mut beweisen. Jetzt kommt es schon wieder nicht in Android 16. Also ich finde es ziemlich frustrierend, ganz ehrlich, ziemlich frustrierend. Damit wird viel kaputt gemacht, auch hinsichtlich der modernen Verwendung von solchen Geräten. Stell dir schon mal vor, ein Hub für ein Apple und Ei hinstellen, Handy anschließen, da habt ihr vollwertiges Desktop-System. Das ist die Zukunft. Ja, so einfach ist es. Aber nein, man hat das Gefühl, die Firmen haben, oder Google hat Angst vor der eigenen Zukunft, wenn ich sowas sehe. Naja, okay. Aber immerhin für Geräte mit größerem Bildschirm wie Tablets und Foldables soll es jetzt offenbar hier weiter vorangehen. Ja. Trotzdem, dass eben jetzt hier im geleakten Source Code zu sehen ist, dass es wohl jetzt doch mit Android 16 nichts mehr wird, mit dem Android Desktop Mode offiziell, und es dann wahrscheinlich doch wieder erst Android 17 wird. Gut, dann haben wir noch was, sehr super wichtig, aber ich muss es halt erwähnen, ne? Bei so einer Ikone wie diesem mehrfarbigen G für Google, ja, kennt es rot, gelb, grün, blau, ja, das wird jetzt nicht mehr richtig abgetrennt, sondern das wird jetzt Farbverläufe geben. Also die Farben rot, gelb, grün, blau, die laufen jetzt ineinander über und somit, ist wohl die Ära des, das ist mir schon jetzt schon seit einigen Monaten oder einigen Jahren aufgefallen, die Ära des Vereinfachen von Logos ist wohl jetzt zu Ende. Bei manchen kann ich sagen, zum Glück ist sie zu Ende. Aber das sind sehr komplizierte Logos dann, weil die müssen ja auch repliziert werden und das wird schwierig werden. Also das G mit Farbverläufen sieht besser aus, finde ich. Manche werden die Krise kriegen, weil Farbverläufe nicht abgetrennt, nicht komplett klar getrennt, die Farben. Shocking! Ja. Aber ja, die Welt ist nicht klar abgetrennt, die Welt ist immer fuzzy. Von daher, warum nicht? Ne? Ich finde es okay, aber die Designer werden jetzt wahrscheinlich Gift und Galle spucken. Vielleicht nicht die bei Google, denn die haben wohl gemerkt, okay, also jetzt ist es vorbei mit dem immer abgespeckteren Ding. Ne? Und ja, traurig. Der Apfel von Apple beispielsweise, der hat mir in der Regenbogenfarben jedenfalls viel, viel besser gefallen. Aber das zeigt, das sagt auch was aus. Nämlich, dass von einer sympathischen Firma das Gerät oder überhaupt die Marke zu einer spießigen Businessmarke ummodelliert wurde. Ja, mit einfarbigen Grau-, Schwarz-Weiß-Tönen. Also, sorry. Ja, jetzt seriöses Business. Sorry, ich bin kein seriöser Businessmensch. Ich will Fun und das heißt bunt, knallig, gut. So, Ende. Und solange hier Apple weiterhin mit seinem monotonen Apfel hier groß auf Design-Macker macht, wird es wohl so zumindest rein spirituell, rein intellektuell nichts werden mit mir und Apple. Ne? Ich bin hoffentlich nicht so spießig. Jedenfalls nicht im Computerbereich. Okay, OnePlus Phones, ja, die haben gleich ein Problem mit Android 16, denn es werden viele Android 16 nicht bekommen. In der Tat, sehr viele werden Android 16 nicht bekommen. Ihr könnt davon ausgehen, dass Geräte, die schon etwas älter sind, also man kann grob sagen, also wenn sie älter als 2 Jahre sind, kann das sowieso vergessen, ja, wie es wohl aussieht. Das heißt aber nicht, dass die Geräte abgeschrieben sind. Und einige Geräte werden davon wohl auch ein Android 17 Update bekommen, aber eben kein Android 16 Update. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass einige Firmen sagen, hoppla, wir setzen aus bei Handys oder bei bestimmten Handys in unserem Sortiment, setzen wir aus und warten erstmal auf Android 17. Ich weiß nicht, was, ob das eine gute Idee ist, aber okay, ja, OnePlus 13 Nutzer werden zum Beispiel kein Problem haben, ja, das zu bekommen, aber schon OnePlus 10 Pro, 10T, 10R ist Schluss, ja, die kriegen das nicht, das ist bestätigt, dass die das nicht bekommen werden, Android 16. Natürlich auch nicht das OnePlus Nord 2, das hat ja nicht mehr Android 14 bekommen, das ist bei mir immer noch auf Android 13, also wird es auch kein 16 bekommen, das ist hier zwar aufgelistet, aber als ob das nicht klar wäre, ne? Also die Nord-Reihe wird sehr schwach versorgt werden. Auch Nord CE3 beispielsweise wird keins bekommen, ne? Und natürlich die älteren Modelle sowieso nicht. Also es wird bei OnePlus schwierig werden mit Android 16, glaube ich noch. So, was anderes ist mal ja. Das ist so ein Android-Tablet mit Color-E-Ink-Display. Und bei Android Central hat jemand herausgefunden, dass es überhaupt gar nicht so verkehrt ist. Dass das sogar ziemlich genial ist. Ein E-Ink-Display in Farbe mit Stylus, auf dem man auch schreiben kann wie auf Papier, fühlt sich auch so an, weil die Oberfläche so beschaffen ist. Nicht aalglatt, sondern eben auch so beschaffen ist wie ein Blatt Papier, fühlt sich an wie ein Blatt Papier. Man kann schreiben darauf wie auf ein Blatt Papier, ja. Aber das Teil ist ein richtiges Android-Gerät mit Android 14, wo auch tatsächlich Apps aller Art genutzt werden können, auch Spiele tatsächlich. Die ganz normalen Sachen sind vorhanden, Browser, Kalender-Apps und so weiter. Und da hat tatsächlich dieser Autor auch probiert, Crunchyroll zu installieren und hat dabei festgestellt, also normal Filme zu gucken darauf ist nicht ganz so toll, ja, weil ja die Farben sind schon eingeschränkt von der Farbanzahl her und natürlich die geringe Bildwiederholfrequenz, ja, die übrigens trotzdem für ein E-Ink-Display faszinierend gut ist, also 20 Frames pro Sekunde schafft das Teil auf jeden Fall, ja, es wird zwar angegeben, dass es auch mehr kann, aber gemessen eben hier sieht man, dass es wohl so um die 20 Frames pro Sekunde bei Filmen sich einpendelt. Obwohl bis 30 Frames pro Sekunde möglich wäre mit diesem Display, was erstaunlich ist für ein E-Ink-Display. Aber der Autor hat gesagt, für Crunchyroll, für Animes zu gucken auf Crunchyroll, ist das Ding super, weil es gibt nämlich so ein Gefühl, als ob man quasi ein Manga, ein animierter Manga, was ja Anime eigentlich auch ist, aber mehr so an Manga orientiert sieht, ja. Das fand ich ganz lustig. Hat er auch, da ist auch ein Bild veröffentlicht worden, wo gerade Naruto drauf läuft. Also, ich finde es äußerst spannend. Aber okay, das nur am Rande. Natürlich ist für Filme zu gucken ein E-Ink-Display nicht optimal. Ja, aber man kann es machen. Das Gerät gibt es her, auf jeden Fall. Aber ansonsten alles drin: Musikanwendung. Es ist ein komplettes, echtes Android-System. Und ihr könnt dort auch richtig Software drauf machen über den App-Manager. Und könnt dann eben das Ganze auch nutzen. Ich finde es spannend und dann hängt es eigentlich nur am Preis, richtig? Ja, der Preis ist natürlich bei solchen Geräten immer ein kleines Problem, logisch. Aber für $719 kriegt man dann eben auch eine ganz neue Art von Tablet. Und das kann gar nicht hoch genug bewertet werden, wenn ihr das Tablet wirklich auch für Dokumente und so weiter einsetzt. Ja, wie genial das dann eben auch ist vom Screen her. Da kann wirklich kein Tablet mit normalem LCD oder OLED-Screen mithalten. weil das ist wirklich so, als ob ihr auf ein Blatt Papier guckt. Übrigens auch, was Sonne und so betrifft, Licht ist euer Freund in dem Sinne, ja, und auch das ist dann natürlich optimal. Also es ist wirklich, wie wenn ihr ein Buch liest. Und deswegen ist das natürlich auch mitunter ein perfekter E-Reader. Ja, es ist ein E-Reader, Note-Taking-Device. Ja, alles ist mit dabei, ein Stylus ist ebenfalls mit dabei. Und es gibt auch ein komplettes Dock mit Tastatur und Trackpad, sodass ihr richtig wie an einem Computer arbeiten könnt, zum Beispiel eben für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder ähnliches, ja, wo ihr eben richtig viel schreiben müsst oder eben auch eure Blogartikel verwalten oder im Internet surfen. Das alles geht wunderbar, auch mit dieser Tastatur und Trackpad als Mausersatz. Es ist einfach richtig spannendes Teil. Ja. Klar, es ist nicht billig und ob das bei uns jemals auf den Markt kommt, ist auch noch fraglich. Es gibt zwar einige Big Me Geräte und da komme ich auch mal zum Namen, das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Das Modell, über das ich spreche, ist das Big Me B1051C Pro. Also Big Me B1051C Pro. Das ist das Teil. Und ja, 4096 Farben auf einem E-Ink-Display, das muss man gesehen haben. Das ist absolut cool. Bei Android Central findet ihr auch einen Artikel darüber, der heißt Color E-Ink is blowing my mind right now. Okay, sehr martialischer Titel. Und dort findet ihr auch ein Video übrigens zu diesem Tablet. Das ist ziemlich spannend, finde. Okay. Was haben wir als nächstes? PayPal, genau. PayPal wird auf dem iPhone jetzt NFC-Payments in Deutschland erlauben, nachdem die EU ja eben auch Apple dazu gezwungen hat, hier NFC zu öffnen für andere Firmen. Ja? So wie es eben bei Google bzw. bei Android der Fall ist, dass eben auch andere Apps eben den NFC-Reader benutzen können. Das stell dir mal vor, das ging die ganze Zeit nicht. Und die EU hat jetzt eben Apple dazu verdonnert, das zuzulassen. So. Aber PayPal hat noch was anderes getan. Und zwar, die haben auch, was ich schon angekündigt habe, in Deutschland. Und zwar zuerst, als allererstes in Deutschland, eine Pay-Funktion eingeführt. Ja, die kann man sich freischalten, das habe ich natürlich sofort gemacht. Das Spannende daran ist, ihr bekommt dann tatsächlich eine Debitkarte. Also ihr kriegt eine richtige virtuelle Debitkarte eingerichtet. Ja. Wenn ihr dann wenn ihr es nicht als Standardbezahlfunktion auswählt, dann müsst ihr die PayPal-App öffnen, dann auf Pay drücken. Oh, ganz oben ist dann so ein Button Pay und dann kann man das Teil an einen Card-Reader halten, NFC-Reader, also das heißt zum Beispiel am Kassenterminal oder ähnliches und kann dann eben damit bezahlen. Die Karte, die ihr da eben habt, ist dann eine Mastercard-Debitcard und somit dann eben auch an fast allen Terminals, Kassenterminals zu benutzen. Es ist so, dass das eigentlich der Google Wallet Funktion im Großen und Ganzen eben entspricht, nur dass es dann eben nicht über Google läuft, über Google Wallet, sondern eben über PayPal direkt sozusagen. Ja. Ich habe keine Vor- oder Nachteile jetzt für den Bezahlvorgang gesehen. Muss ich sagen, ihr könnt es als Standard einstellen, dass eben, wenn ihr euer Handy an die Kasse hält, dass automatisch die PayPal-App diese Zahlung durchführt. Oder ihr könnt es so lassen, dass Google Wallet standardmäßig das benutzt, weil da kann man ja auch mehrere Karten eintragen. Wenn ihr das dann eben darüber standardmäßig haben wollt, ist gut. Und wenn ihr dann nur im Einzelfall mit PayPal bezahlen wollt, dann könnt ihr das einfach dann so machen, dass ihr die PayPal-App öffnet, dort dann eben auf Pay geht, das in der Mitte oben schwarzer Button Pay und dort dann draufdrücken und dann könnt ihr eben das Smartphone an die Karte halten, dann wird eben nicht Google Wallet geöffnet, nicht an die Karte halten, sondern an den Kartenleser halten und da wird eben nicht Google Wallet geöffnet, sondern direkt von der PayPal-App bezahlt, ohne dass ihr das als Standardeinstellungen festlegen müsst. Also das ist eine coole Sache, dass das jetzt funktioniert. Das wird einige Probleme nicht lösen, nämlich dass oftmals die Smartphone-Zahlungen eben trotzdem nicht funktionieren, obwohl alles eigentlich gehen müsste. Die entsprechenden Symbole sind vorhanden, alles da, und trotzdem ihr haltet euer Smartphone dran und seht, okay, es geht nicht, weil die Karte nicht akzeptiert wird. Ja, ist nun mal nicht ganz so einfach, aber irgendwann werden es die Firmen vielleicht noch hinbekommen. Und bis dorthin scheint es ja zumindest mal zu gehen mit den verschiedenen Methoden. Jetzt, wenn es vielleicht mit der einen Methode nicht geht, geht es vielleicht mit der anderen, aber wird immer schwierig. Wobei in normalen Geschäften, so in Lebensmittelgeschäften, Discounter oder sonst irgendwas, da geht es eigentlich ohne Probleme. Ich habe bisher nur große Probleme an Automaten festgestellt. Hat wohl auch was mit dem Sperren von einem gewissen Betrag vorab zu tun. Da kommen einige Geräte wohl nicht mit klar, wenn das ein Smartphone ist. Schade eigentlich. Gut, dann habe ich noch was gelesen bei Fantroid, warum ihr kein Samsung Galaxy S25 Edge kaufen solltet. Ganz genau. Und stattdessen lieber das S25 Ultra zum Beispiel. Jetzt sagt ihr, ja, Moment mal langsam, aber das Edge ist doch viel billiger. Nö. Also so viel billiger ist es jetzt nicht. Dann würde ich vielleicht lieber Pro oder sowas kaufen. Ja, denn das Edge wird 1.900 Dollar kosten. Also, ja, also wahrscheinlich so selben Betrag in Euro, wenn überhaupt, dann kriegt ihr aber dafür eine Kamera weniger. Ihr wollt, also im Gegensatz zu den Standard, schon alleine schon zu den Standard S25 Modellen, also ich rede jetzt nicht vom Ultra, ist das hier dann eine ganze Kamera weniger, und das heißt, euch fehlt eben Möglichkeiten, die ihr mit dem Triple-Kamera-System vom Standard Galaxy S25 habt. Dann hat es einen kleineren Akku. Ihr dürftet das klar sein. Ne? Also Samsung hat, seit sie ja eben mit dem Galaxy Note 7 mal richtig heiße Probleme hatten, sind die sehr, sehr vorsichtig geworden. Deswegen ist die Kapazität von den Akkus bei allen Samsung-Geräten recht schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Da würde sich keine andere Firma mehr trauen, so wenig Akkus rauszubringen, außer vielleicht noch Apple. Aber beim S25 Edge, das soll ja besonders dünn sein. Und deswegen wurde hier weiter die Akkukapazität verringert auf miese 3.900 mAh Akkukapazität. Damit ist das Gerät wohl dieses Jahr eins der schlechtesten ausgestatteten Geräte vom Akku, die auf den Markt gekommen ist. Und zwar, glaube ich, auch mit Abstand. Das ist wirklich schlimm, vor allem wenn man weiß, wie stromhungrig die Samsung-Geräte sind. Ja. Sogar das Standard Galaxy S25, was ja deswegen hart kritisiert wurde, hat sogar noch 100 mAh mehr, nämlich 400 mAh. Und ja, sogar das iPhone 16e hat einen größeren Akku. Und das, obwohl hier ein sehr powerhungriger Prozessor, nämlich der Snapdragon 8 Elite Chip, eingebaut ist. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wenn ihr denkt, dass ihr den Prozessor auch nur annähernd ausnutzen könnt in diesem Gerät, werdet ihr wahrscheinlich sehr stark enttäuscht werden. Denn der Snapdragon 8 Elite braucht Kühlung, und zwar richtig Kühlung. Das zeigt übrigens auch ein Vergleich momentan und Tests mit dem neuen Sony Xperia 1 Mark 7, das katastrophal schlechte Werte hat beim Throttling, bereits quasi sofort bei Benutzung von rechenintensiven Aufgaben wird der Prozessor schon heruntergethrottelt und wird einfach bei etwa um die 50% gehalten. Ja? Das ist mies. Und das kommt deswegen, weil das Snapdragon 8 Elite eben Bratpfanne 8 Elite mal wieder, also Snapdragon bleibt da der Linie treu, ne? Bratpfannen verbaut. Aber hier ist es offenbar besonders schlimm. Und da eben das S25 Edge so dünn ist, gibt es hier natürlich kaum Möglichkeiten für eine großzügige Kühlung in Form von einer Vapor Chamber, die auch wirklich groß ist, ja, zu verbauen. Und deswegen ist die Overall Performance, also das, was ihr an Leistungsfähigkeit erwarten könnt von diesem Gerät, wohl sehr, sehr schlecht im Vergleich zu den Standardgeräten. Das heißt also, ihr bekommt für mehr Geld weniger Leistung, weniger Akku, ja, und auch noch eine schlechtere Kamera. Also das ist ja wohl kein guter Fang. Das Einzige, was für das S25 Edge spricht, ist, ihr kauft euch das und sagt, ha, guck mal, ich habe das ganz neue S25 Edge. Das ist total dünn und das allerneueste von Samsung. Yay. Gut. Alright. Das kommt übrigens nicht von mir, sondern von Fantroid, aber etwas, was ich vollkommen unterstützen kann. Denn ich hatte denselben Gedanken. Ja, ich wollte es nur nicht so krass formulieren diesmal wie bei Fantroid, aber ja, ich bin froh, dass ich nicht allein mit der Meinung bin. Ob das S25 Edge ein Verkaufsschlager wird? Na klar, deswegen müsst ihr es kaufen, wenn ihr sagen wollt, hier, oh, ich habe das neue S25 Edge. Yeah, yeah. Was hast du? Du hast nur ein S25? Ach, komm. Ja, passiert leider öfters, als ihr denkt. Okay, Motorola. Ja, neues Gerät G56. Wenn ihr ein Low-End-Gerät sucht, dann könnte ich euch das empfehlen. Das Motorola G56 kommt immerhin in drei verschiedenen Varianten. Und einmal ist es gar nicht so Low-End, ja, sondern durchaus schon etwas, ja, ich sag mal, interessanter. Ja. Also auf jeden Fall fängt der Preis an bei 250 Euro für 8 GB, 256 GB Storage. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Hat sogar 5200 mAh Akku, also mehr als das S25 Edge. und kommt in richtig guten Farben. Die nennen das Black Oyster, naja, also schwarz, Dazzling Blue, also wirklich ein total berauschendes Blau, wirklich schönes Blau, und der Farbe Dill. Und das sage ich, Dill, okay, so kann man Oliv natürlich auch nennen, aber das ist ein schönes, sattes, kräftiges Oliv. Und das gefällt mir natürlich besonders gut. Wahnsinn. Hat IP68, IP69 Staub- und Wasserresistenz, Miele-Standard 810H ebenfalls vorhanden, 6,72 Zoll FHD Plus LCD-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1000 Nit Brightness, Gorilla Glass 7E Protection und hat ein MediaTek Dimensity 7060 und wie gesagt, kommt dann eben mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Storage. Das hört sich ja schon sehr gut an. Für so ein, ich setze es eben in den Low-End-Bereich. Man könnte es auch so unteren Mid-Range-Bereich ansetzen. Weil immerhin, also mit der RAM-Ausstattung ist das schon ganz gut. Ja, da haben manche High-End-Geräte schon nicht mehr zu bieten und das soll ja auch schon was heißen. Natürlich sieht man, der Prozessor, der 7060, der ist nicht langsam, der ist gut, aber ist natürlich jetzt auch kein Flaggschiff-Prozessor. Das dürfte klar sein. Als Kameras werden eine 50-Megapixel Sony-Kamera als Hauptsensor eingesetzt und eine 8-Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie ein 32-Megapixel Selfie-Shooter. Und das ist eine Verbesserung zum alten Modell. Wiederum Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, das ist sehr interessant. Und 33 Watt Charging. Das ist also alles ist, im Großen und Ganzen gut. Und wenn der Preis hier eingehalten werden kann von etwa 250 Euro, dann wäre das ja Gut, wenn das wirklich 250 Euro für den Preis, so wie es hier steht, 8 GB RAM und 256 GB Storage ist, wäre das wirklich gut. Ja, absolut. So, jetzt komme ich mal zum anderen Thema und zwar Huawei mal wieder. Ja, die haben jetzt ein MateBook Fold Ultimate Design veröffentlicht. Und was soll ich sagen? Das ist ja ein Laptop mit Harmony OS for PC. Und das ist, ja, wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, ein faltbarer Laptop, ja, das ist doch normal. Ja, das ist also so, das Teil ist also komplett durchgehend ein Display. Ja, ja, keine Tastatur oder ähnliches, sondern es ist ein Display. Und ihr könnt es so hinstellen und könnt es quasi klappen, ja, und dann habt ihr so wie ein Laptop. Die Tastatur ist dann natürlich hier auf dem Display. Coole Sache, finde ich, ja, so Tron-mäßig. Und ihr habt ein 13 Zoll Screen. Und jetzt kommt's. Wenn ihr das Teil aufklappt, komplett flach macht, habt ihr ein 18 Zoll Screen mit 3,3K Auflösung in einer 4:3 Aspect Ratio. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut. Also man sieht, mittlerweile muss man es wirklich sagen, man kann es bereuen hier im Westen bei uns, dass wir Huawei so leicht hier auf Druck von den Amerikanern hier bei uns auch so diskreditiert haben und abgeschossen haben sozusagen, weil es zeigt klar, was die an Innovation bringen, ist, das ist mir schon in den letzten Jahren aufgefallen, ist einfach unglaublich gut. Klar, ich muss sagen, natürlich, Harmony OS for PC, ich weiß nicht, ob das hier bei uns überhaupt irgendwann was wird. Ich muss schon sagen, ich finde es richtig schade schon. Traurig, dass bei uns alles so stark auf Google ausgerichtet ist und wir nicht die Eier in den Hosen haben oder nicht so martialisch ausgedrückt, nicht den Krips im Kopf haben, auch mal darüber nachzudenken, dass andere Systeme auch gut sein könnten, ja, und sich da vielleicht nicht zu sehr an eine Firma binden. Aber das haben wir ja im Westen sowieso schon. Entweder nehmen wir Microsoft und dann ist es macOS, dann ist es iOS oder es ist Android. Es geht nur darum, welches OS. Nicht mehr um die Aufgabe, was man eigentlich damit machen will. Ja, es geht nur noch darum, hast du das OS, was der Kumpel auch hat? Als ob das irgendeine Relevanz hätte, also vielleicht, ja gut, früher hat man dann an Software getauscht, aber das war's dann auch, ja. Damit ist ja eigentlich schon längst vorbei. Also, das ist schade, und da haben die Chinesen kein Problem damit, ja. Google macht Probleme, Google Play Service, die Amerikaner wollen es nicht mehr, okay, Problem, haben wir hier das, ne, HNES oder ein anderes System. Die Leute brauchen keinen Google Play Services, die können alles machen ohne Google Play Services, ja. Einfach so. Ja, das ist faszinierend. Und deswegen können die auch dann hier Geräte rausbringen. Und ich meine, das, was mich besonders verwundert ist, ich habe ja schon gedacht, mit Huawei ist es dann, nachdem endgültig klar war, dass die Verkäufe ohne Google Play Store von den Smartphones außerhalb von China komplett runtergehen, dass die auch von der Firma her, also nur noch auf Sparflamme arbeiten. Genau das Gegenteil ist passiert. Die Chinesen kaufen Huawei wie bekloppt. Die haben super Umsätze. Die sind Innovationstreiber nach wie vor. Und das zeigt sich, wenn die so ein Laptop, Tablet, ich weiß nicht, Laptop-Tablet rausbringen, ja, mit PC-Betriebssystem und das dann, ja, also ich weiß nicht, wisst ihr, wir machen hier mit kleinen Fold-Smartphones rum, na, wo man dann ausklappen kann, na, 6 Zoll, dann hat man auf einmal so 10 Zoll und wow, Wahnsinn, cool, dann das Handy und Tablet, irre. Ja, was soll ich denn hier sagen dazu? Das ist ein Laptop und ein riesiges Display und ein Mega-Tablet. Wow. Ich bin einfach sehr überrascht. Ja. Weil es bringt eine neue Art von Gerät. Klar, man könnte das vielleicht auch anders machen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Und die Frage bleibt, wie haben die das gemacht mit dem Display? Denn auch so ein Display, wenn man das mit dem Fingernagel kaputt machen kann, dann nützt es auch nichts mehr. Billig ist das Teil ja nicht genau wirklich. Ne? Das kostet, ich habe irgendwo den Preis gelesen, genau hier, kostet in der in größten Ausstattungsvariante 3.720 Euro. Das ist mit einem 2 Terabyte SSD-Modul. Die kleine Version mit 32 GB Hauptspeicher. 32 GB Hauptspeicher und 1 Terabyte SSD-Laufwerk kommt da auf $3.300. Ja. Und ja, die technischen Daten sind einwandfrei. Bringt jetzt nichts, weil das ist ein, wie gesagt, ist ein PC. Das kann man also nicht direkt, kann man jetzt nicht mit Android-Smartphones oder so vergleichen. Und es ist eine Arbeitsmaschine. Ja, es ist kein Windows, es ist kein Android, es ist Harmony OS für PC und damit kann man alle seine Aufgaben erledigen. Ende. So sieht das aus. Und zwar mit einem richtig genialen Display. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben sollte. Vielleicht einfach als Laptop der Zukunft. Ja. Also wenn Laptops noch eine Zukunft haben, dann sehen die so aus. Mit diesen Funktionen. Also, ja. Einfach ziemlich genial. Ja, aber das ist noch nicht alles. Huawei hat ein neues Smartphone ebenfalls auf den Markt gebracht. Und zwar eins, was einem wieder preis-leistungsmäßig die Haare zu Berge stehen lässt, wenn man das so sieht. Und zwar ist es das Huawei Nova 14 Ultra. Das hat ein 6,81 Zoll Quad-Curved OLED-Screen mit einer variablen Refresh-Rate von 1 bis 120 Hertz. Ich weiß nicht, was man mit 5500 Nits Peak Local Brightness soll. Vielleicht einen blind machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall Kunlun Glass Protection, das ist auch wieder sowas. Wisst ihr, Corning Gorilla Glass? Ja, ich habe ja schon gesagt, man sollte die Chinesen nicht dazu zwingen, etwas neu zu entwickeln, was es in den USA schon gibt, weil dann wird es nämlich garantiert besser werden. Und Kunlun Glass ist genau das, das chinesische Corning Gorilla Glass, wenn man so will. Fantastisch, muss ich sagen. Und hat auch gute Bewertungen bekommen. 50 Megapixel Kamera ist drin mit also einmal Ultraweitwinkel 0,8, als auch eben mit einer 8 Megapixel Linse mit zweifach optischem Zoom. Aber wenn ihr jetzt denkt, das ist die Kamera hinten, nein, das ist die Kamera vorne, das ist die Front-Facing-Kamera. Ja, so verrückt ist das, ne? Hinten sind es 3 Kameras mit jeweils 50 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 50 Megapixel Periskopkamera mit bis zu 3,7-fach optischen Zoom. Das ist ja mal der Hammer, oder? Und das ist, wie gesagt, die Nova-Reihe. Nova 14 Ultra heißt das Teil. 5500 Milliampere Nicht-Lithium-Ionen, sondern Silikon-Carbon-Akku mit 100 Watt Fast-Charging. IP68-69 Wasser- und Staubdicht. Und ebenfalls, zumindest in China, 2-Wege-Satellitenkonnektivität. Irre. Und das Ganze gibt es ab $582 mit 256 GB RAM. Oder wenn ihr 1 Terabyte Storage wollt, dann kostet das Teil $693. Ich glaube, die werden wir hier nie sehen, die Geräte, aber es zeigt einmal mehr, wie genial diese Dinger sind. Übrigens, diese Nova-Reihe, es gibt auch das Nova 14 Pro und das Nova 14 ohne weitere Bezeichnung. Das gibt es dann eben schon ab 364 € natürlich mit weniger Ausstattung gegenüber dem Ultra. Das dürfte ja wohl klar sein. Dafür aber übrigens schöne Farben. Das Ultra, naja, okay, also das muss ich sagen, gefällt mir jetzt von der Farbe her nicht unbedingt so toll. Ja, dieses Gold, na, ich weiß auch nicht. Sieht aus wie so alter Tischbelag, den man da hat, aber okay. Nur zum Beispiel das Nova 14 Pro beispielsweise, Nova 14, die haben sehr, sehr schöne Farben. Mit so einem Marmoreffekt, ja, es gibt dann Pink Marmor, Blue Marmor, White Marmor und Schwarz ohne Marmoreffekt, ne? Es sieht richtig schick aus. Aber man sieht, es geht nach vorne. Ja, die Prozessoren hier sind bei Huawei nicht, sagen wir mal, das Nonplusultra. Ja, aber ich muss sagen, das kann sich bald ändern, denn hier hat sich auch was getan. Denn bald könnte vielleicht Huawei die Prozessoren von Xiaomi bekommen. Und da hat's mich jetzt diese Woche fast aus den Socken gehauen. So still und heimlich, X-Ring O1 oder 01, weiß ich nicht genau, ja, ich glaube O1, ja, hat was vorgelegt, was es wirklich sehr, sehr interessant macht, so aus dem Stegreif heraus. Kann das Teil 9673 Punkte Multicore-Score erreichen bei Geekbench und 3119 Score bei diesem Single-Core-Score und damit haltet euch fest, schneller als der Snapdragon 8 Elite-Prozessor. Das ist der absolute Hammer. Sowohl schneller im Multicore-Score als auch im Single-Core-Score. Da hat zum Beispiel das Snapdragon 8 Elite im Xiaomi 15 Ultra 3070 und hier eben 31.119 und im Multicore-Score hat das Xiaomi 15 Ultra mit Snapdragon 8 Elite 9464 und der X-Ring 01 Prozessor 9673, also deutlich schneller. Und damit ist natürlich hier klar, es gibt einen neuen Konkurrenten, der gegen Snapdragon 8 Elite und gegen Dimensity 9400 anstinken kann. Und der nennt sich X-Ring O1 und kommt von Xiaomi. Und die könnten durchaus den Prozessor auch Huawei zur Verfügung stellen. Ja. Wird sich dann zeigen, ob sie das machen, ob Huawei Interesse daran hat. Aber jedenfalls das Xiaomi 15S Pro, das dann mit diesem Prozessor rauskommen soll, das wird sicherlich sehr genau unter die Lupe genommen werden. Und das könnte hier ein richtiger Konkurrent werden in dem Chip. Bereich, weil die Exynos-Prozessoren und die Tensor-Prozessoren, die sind ja performance-technisch weit, weit abgeschlagen und deswegen, wenn jetzt hier so ein dritter Chip-Hersteller quasi auf den Markt kommt, dann muss ich sagen, wird es hier einiges aufwirbeln und wird die Smartphone-Landschaft wohl für immer verändern. Zumindest wenn Xiaomi die Prozessoren auch für andere Firmen zur Verfügung stellt und die nicht nur für sich alleine behält. Dann ist es vielleicht kein so großer Trubel für die Smartphone-Szene, aber immerhin, also Xiaomi hat ja schon einen gewissen Marktanteil. Spannend ist es allemal. So, und zum Schluss kommen wir zur App der Woche. Diesmal habe ich ein Spiel genommen, und etwas, was ich schon lange nicht mehr hatte, ein Autorennspiel. Race Master 3D nennt sich das. Race Master 3D Autorennen. Und das Spannende daran ist, dass das endlich mal ein Autorennen für ein Smartphone ist, das auch wirklich sich an die, naja, sagen wir mal, Bedürfnisse von Smartphone-Nutzern vielleicht eher orientiert. Warum? Es ist ein Fantasie-Auto-Rennspiel. Es ist keine super schwierige Simulation von irgendwelchen Autos oder so. Denn das ist genau das, was eben stört bei diesen ganzen Rennspielen für unterwegs. Klar, wenn man so ein Teil daheim, ja, im Controller oder mit so einer Gaming-Vorrichtung oder sogar noch spiegelt über USB an TV-Geräten, dann spielt, ja, wunderbar. Die Autorennspiele haben absolute Berechtigung und ihr wisst ja, ich bin ein Grafikfan, also super. Hier ist es allerdings so, hier wird nicht so sehr auf die Grafik und Simulation Wert gelegt, sondern einfach, dass man das unterwegs einfach spielen kann. Mit einer richtigen, verrückten Fantasie-Autorennjagd. Ja? Mit ihren Möglichkeiten und trotzdem auch die Standardsachen, so ein Auto aufrüsten, ja, neue Autos kaufen, Rennen fahren, damit Geld verdienen, ja, um sich wieder neue Upgrades leisten zu können und sein Auto anzupassen und so weiter und so weiter. Also alles, was eben so auch Spaß macht bei diesen Sachen und dann eben ein dynamischer, leichter, aber auch herausfordernder Kurs, den man aber mit einem Smartphone spielen kann. Und deswegen macht das Ganze halt ziemlich viel Spaß, wenn man eben das so sieht als Spiel für das Smartphone und sonst nix. Ja. Richtig schön, 33 Levels gibt's da und 7 verschiedene Locations, ja. Viele neue Designs, die man eben so dann eben erwerben kann und dann seine Autos damit aufrüsten kann. 7 Sportwagen stehen zur Verfügung. Vielleicht wird es sogar noch mal mehr. Ja. Und Lackierungen kann man auswählen. Und ja, was steht hier? Wer braucht Musik, wenn man das Dröhnen von Hochleistungsmotoren, das Quietschen von Reifen, das Knirschen von Metall bei Kollisionen hören kann? Ja, genau. So sieht's aus. Und ja, es wird hier auch propagiert als der ultimative Taschenrennfahrer. Und ich glaube, das ist genau die richtige Bezeichnung. Taschenrennfahrer ist, Taschenrennfahrer-Game ist es. Ja, und deswegen macht es eben auch auf dem Handy so viel Spaß. Also Racemaster 3D Autorennen, ja, im Play Store, App der Woche. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diese Woche ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Und auf YouTube natürlich auch die YouTube-Community. Auch dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Bitte, bitte, bitte, Leute, like and subscribe, auch wenn ihr dort gar nicht den Uncast hört. Das hilft mir sehr. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.